A. Ich will nach Berlin am Samstag. Sie könnten mit dem Zug fahren. Das kostet 75 Euro. Kann ich auch nach Berlin fliegen? Es gibt einen sehr billigen Flug von Köln nach Berlin. Wunderbar, das mache ich. Ich fahre mit dem Auto nach Köln und dort nehme ich das Flugzeug nach Berlin.